Pyramide und alles redet auf mich ein. Die Luft zittert, doch von dem Klang kommt nichts mehr zurück. Und wer den Ball hat, dem rennt man hinterher, bis man ihn endlich liegt. Wenn ich am Boden lieg und alles immer weiter tritt und schimpft, verschließlich jeder, der zu weinen wagt, ein Schwächling ist. Und nach der Luft drängt, die mich leben lässt und mich erhält, dann denk daran, verschwend keinen Moment. Das letzte Stückchen Mensch in mir ist tot, was immer das bedeutet. Wer alles aufweckt, der kann umso schneller wieder fallen. Das letzte Stückchen Mensch in mir ist tot, und das ist besser so, denn Seelen sind zerstört, aber eine leere Hülle nicht. Du sprichst von Schwäche, hast es leicht, denn ich kann dich nicht sehen. Hinter Zahlen, die nichts deuten, nur die Spur zu deinem Kopf. Eine Fassade, hinter der man keinen Mensch vermutet. Sag, warum hasst ihr mich so sehr? Der Mensch ist klein, kleiner als ein winziger Moment. Und scheinbar uns krank, die Krankheit ist er selbst. Das jetzt, denn morgen seid ihr schon verblasst. Und wenn euch nicht die Zeit holt, seid euch sicher, euch krieg ich auch noch. Das letzte Stückchen Mensch in mir ist tot, was immer das bedeutet. Wer alles aufhängt, der kann umso schneller wieder fallen. Das letzte Stückchen Mensch in mir ist tot, und das ist besser so, denn Seelen sind Zerstörer, aber eine leere Hülle nicht. Das letzte Stückchen Mensch in mir ist tot, was immer das bedeutet. Wer alles aufhängt, der kann umso schneller wieder fallen. Das letzte Stückchen Mensch in mir ist tot, und das ist besser so, denn Seelen sind zerstörbar, aber eine leere Hülle nicht. Denn Seele aber